Aufgabe 14b. Berlin. 1. Hallo Bianca. Grüß dich, Lara. Du siehst gut aus. Danke. Du aber auch. Woher hast du denn die Schuhe? Wahnsinn, die sind ja toll. Die habe ich in Berlin gekauft, vor ein paar Wochen. Ach so, du warst in Berlin? Ja, für 3 Tage. Das war super. Und da kann man ganz prima shoppen. Ich weiß. Und hast du sonst auch noch was gemacht? Na klar, ich habe 3 Ausstellungen besucht. Du weißt ja, ich mag gern modernes Design. Und da gibt es in Berlin so viel. 3 Tage sind viel zu kurz. Und ich habe an dem Wochenende gearbeitet. Das ganze Wochenende. Du musst das nächste Mal mitfahren nach Berlin. Die Stadt ist ja so toll. Ich möchte am liebsten... 2. Grüß dich, Jens. Hallo Marco. Und? Alles okay? Ja, ich war am Wochenende in Berlin. Super. Was hast du angesehen? Du weißt ja, Architektur interessiert mich. Ich war im Reichstag mit der großen Kuppel aus Glas von Norman Foster. Das ist echt spitze. Ja, das habe ich letztes Jahr gesehen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich mag auch die Hackeschen Höfe. Da gehe ich jedes Mal hin. Und die Geschäfte dort? Ach, weißt du, das ist mir egal. Ich liebe Architektur. Ich brauche keine Geschäfte. Nur ein Café oder eine Kneipe für eine Pause. Dann bin ich zufrieden.